Dann, eines Tages, kam Bosafis Ältester Antonio aus Dilmers Drugstore in der Nähe seines Elternhauses. Der 14-Jährige war ein guter Schüler. Sein Vater hoffte, dass er sich irgendwann in Harvard oder Yale hervortun würde. An diesem Nachmittag sprach Antonio ein unbekannter Mann auf der Straße an. »Hallo, Tony«, sagte er, »tust du mir einen Gefallen? Wir haben zu Hause ein paar Briefe aus der alten Heimat. Würdest du die für uns übersetzen?« Antonio war einverstanden. Die beiden gingen die Second Avenue hinab zur 59th Street. Der Mann zeigte auf die Tür zu einer Wohnung im ersten Stock. Antonio ging arglos hinauf. In der Wohnung erwarteten ihn drei Männer in schwarzen Masken. Der Mann, der ihn hergeführt hatte, schloss hinter ihm die Tür und schob den Riegel vor. Einer der Männer hielt dem Teenager einen Revolver vors Gesicht. »Tony«, sagte er, »wenn du nicht kakelst und machst, was wir dir sagen, tun wir dir nichts. Aber wenn du schreist und nicht machst, was wir sagen, bringen wir dich um.« Ein anderer Mann zog eine glänzende, brandneue Axt hervor und hielt sie lässig in der Hand. Sie setzten Antonio an einen Tisch und diktierten ihm einen Brief. Sein Vater, Bosafi, sollte $20.000 zahlen, sonst bekäme er Antonio als Leiche wieder. Als Antonio das hörte, der Betrag war damals ein Vermögen, brach er zusammen. Er zitterte so sehr, dass er nicht mehr schreiben konnte. Die Männer schrien ihn an und verfluchten seine Familie. Antonio rang vergeblich um Fassung. Da spürte er etwas Kaltes an der Schläfe, die Mündung des Revolvers. Er riss sich zusammen. Die Hand beruhigte sich und er beendete den Brief. Falls Polizei oder gar Petrosino benachrichtigt würden, so musste er schreiben, hätte das seinen Tod zur Folge. Die Entführer fesselten Antonios Arme und Beine und knebelten ihn mit einem Taschentuch. Er war verängstigt, wollte nachdenken, Hinweise sammeln. Den Geräuschen nachzuschließen, die durch die dünnen Scheiben drangen, befand er sich wohl über einem Saloon. Unterdessen ging der erste Erpresserbrief bei Bosafi in der 62nd Street ein. Der Bankier hatte wenig Hoffnung. Er glaubte seinen Sohn bereits tot, meldete die New York Times. Der Junge war von derselben Sorte Sizilianer entführt worden, die das Blut des Schusters zu trinken und den Lebensmittelhändler sauer einzulegen versprachen und die Fasciettas schönen Barberpole ruiniert hatten.